James Bond Casino Royale ist meiner unmaßgeblichen Meinung nach nicht nur der beste 007 Film, sondern überhaupt ein verdammt geniales Meisterwerk. Unser eloquenter Geheimagent wird gerebootet und muss sich seinen Doppel-Null-Status erst verdienen. Dafür darf er gleich zwei Menschen ins Jenseits befördern. Es ist bei Ihnen keine Tötung aktenkundig. Nötig sind zwei. Und so duscht unser baldiger Profikiller sein erstes Opfer ein wenig zu lange und besucht anschließend den verräterischen Sektionschef des MI6. Soll mir Ihr dramatischer Auftritt Angst machen? Netter Anfang für eine vielversprechende Karriere. Der MI6 erfährt von einer mysteriösen Geheimgesellschaft. Bitte. Möchte mehr über den sinistren Verein erfahren und beauftragt Bond, ein lebendiges Mitglied zum Verhör vorbeizubringen. In diesem Bond ist jedoch alles ein bisschen anders. Le Chiffre. Schachwunderkind, er hat etwas von einem Mathematikgenie und das beweist er gern beim Poker. Ein besonders fieser Antagonist. Gib den Gästen 5 Minuten, um zu gehen. Sonst wirf sie über Bord. Besitzt im Gegenzug zu den herkömmlichen Bösewichten anstatt einer Piratenklappe ein blutendes Glubschauge und hat Asthma. Da wäre ich auch nicht im Zentrum meines Sens. Außerdem spielt er statt Baccarat leidenschaftlich Poker, mimt die internationale Bank. Ich glaube vielmehr an eine vernünftige Verzinsung. Für zwielichtige Zeitgenossen und spekuliert mit ihrem Geld auf fallende Börsenkurse. Riskanter Job, denn sollte er sich einmal verspekulieren, würden sich seine Gläubiger wohl kaum mit einem Privatkonkurs zufrieden geben. Zum Glück scheut sich Chiffre nicht, die Kurse dezent zu beeinflussen und so engagiert er einen Bombenleger, der einen Flugzeugprototypen zerlegen soll, damit die Skyfleet-Aktien fallen. Sein Kontaktmann der geheimen Organisation Spectre ist Mr. White. Bond observiert in Madagaskar den Bombenleger Freddy Krueger und verfolgt ihn mit seinen Bulldozer-Parcours-Fähigkeiten. Die Szene strotzt nur so vor kreativen Ideen und Details. Bond ist nicht allen Widersachen überlegen und muss bei der Verfolgung immer wieder Abkürzungen oder kraftsparende Wege finden, um seinem Ziel auf den Fersen zu bleiben. Er schafft Sprünge nicht, fällt in die Tiefe, rappelt sich wieder auf und ändert stetig seine Taktik. Jede Einstellung ist sorgfältig gewählt. Freddy schafft es in seine Botschaft, doch Bond erschießt ihn trotzdem und tötet auch noch zahlreiche andere Beamte. Sie haben die einzige absolut unverletzliche Regel internationaler Beziehungen verletzt. Er ist also nicht so zart beseitigt wie seine Vorgänger. M ist sauer, weil ihre Killermaschine den Attentäter getötet und sie um ihr Vergnügen des Verhörs gebracht hat. Wenn früher ein Agent etwas so Peinliches gemacht hat, hat er ihr den Anstand überzulaufen. Herrgott, wie mir der Kalte Krieg fehlt. Bond nimmt das Handy von Freddy, liest das Wort Ellipsis, verfolgt den Kontaktmann auf die Bahamas und beschließt sich einen formidablen Urlaub zu gönnen. Ohne die Bahamas wäre es kein Bond. Und wieder schlägt mein Detektor für Kreativität und Details weit aus. Bond ortet, dass Freddys Kontakt die SMS vor einem Club bekommen hat, checkt vor Ort die Kameras, parkt ein Auto kreativ ein, lenkt so das Personal ab, flaniert in die Sicherheitszentrale, sucht Datum und Zeit und identifiziert den Kontaktmann. Verhören war gestern, heute zählen die Technik und unser Grips. Da sich Madagaskar und die Bahamas nicht exakt in derselben Zeitzone befinden, versuchen wir die übereinstimmende Uhrzeit hier zu ignorieren. Anstatt Ursula Andres kommt dieses Mal James Bond höchstpersönlich, lasziv aus dem Meer und bestellt Rum mit Soda. Guten Abend, einen großen McKay mit Soda bitte. Er geht. Er zockt den Kontakt beim Pokertisch ab. Oh, und den Parkschein. Und reißt mit dessen Wagen auch noch seine Gespielin auf, um kurz ein Rohr zu verlegen. Wie wär's mit einem Drink bei mir? Auf einen Drink. Als der Kontakt jedoch einen neuen Bombenleger engagiert, vollführt Bond ein absolut neues, ihm bis dato noch vollkommen unbekanntes Manöver. Coitus Interruptus. Überhaupt schläft er in diesem Film nur mit einer einzigen Frau. Detailalarm. Er verfolgt den Kontakt nach Miami, wo der Flugzeugprototyp schon warm läuft, tötet den Hans Dampf mitten in der Menge, nutzt dessen Handy, um den Attentäter zu lokalisieren, Kein Wunder, dass diese Dinge heutzutage mit Codes gesichert sind, nutzt für den Zugang der Sicherheitsräumlichkeiten den Code Ellipsis und verhindert den Anschlag. Der Regisseur scheint verstanden zu haben, dass bei guter Action nicht immer die halbe Stadt explodieren muss, sondern die Spannung durch die Handlung und die Konsequenzen erzeugt wird. Für Chiffre ist jetzt das Ganze suboptimal, da er ja auf die fallenden Kurse gesetzt hat. Nun schuldet er seinen Gläubigern geschmeidige 100 Millionen Dollar und so veranstaltet er kurzerhand in Montenegro ein kleines, feines Pokerspiel mit etwas höherem Einsatz. M betont erneut, dass sie Chiffre lebend haben möchte, doch als unser Held auf dem Weg die Geldschubse Vespa kennenlernt, hat er schon wieder alles vergessen. Sie ist gegen den Charme unseres Helden immun. Da wir uns heute Abend erst kennengelernt haben, würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass Sie ein kaltschnäuziges Schwein sind. Und findet es eher fragwürdig, dass Sie bei einem Glücksspiel den Terrorismus fördern. Wäre Poker ein reines Glücksspiel, würde Chiffre wohl eine andere Möglichkeit suchen, um an die Kohle zu kommen. 1 zu 10 ist nicht so optimal, doch Bond lässt sich nicht beirren. Sie sind nicht mein Typ. War's klug? Single. Also Marsch an die unzähligen Szenen, in denen Bond seine Identität immer wieder unfassbar kompliziert verhüllt und gleich darauf wegen eines coolen Spruchs wieder verrät, checkt hier Bond einfach unter seinem richtigen Namen im Hotel des Pokerspiels ein. Ihr Name ist Sir? James Bond. Nun weiß Bond, dass Chiffre so verzweifelt ist, dass er die Veranstaltung auch nicht absagt, wenn ein MI6-Agent zugegen ist. Somit wissen wir auch, dass dieser keine Rückendeckung von seiner noch immer vollständig unbekannten Geheimorganisation bekommt. Für Bond steht ein Wagen mit den Unterlagen von seinem Kontaktmann Mathers, einer Knarre und einem Defibrillator bereit. Jedes gute Auto besaß damals ein Warndreieck, einen Zigarettenanzünder und einen ordentlichen Defi. Siehe Mission Impossible. Bond verbündet sich mit Mathers und das Spiel beginnt, bei dem er sich ordentlich einen hinter die Binde gießt. Ich spiele in solchen Fällen eigentlich nur noch Strip Poker. In der ersten Pause wird Chiffre von seinen Gläubigern angegriffen, die letztendlich Bond gemeinsam mit Vespa über den Jordan schicken muss. Diese erleidet einen kleinen Zusammenbruch, weshalb er an ihren Finger lutscht und ihre Abneigung ihm gegenüber plötzlich abnimmt. Macht Sinn. Nun zum Spiel selbst. Obwohl Chiffre erhöht, zeigt für die Dramaturgie Bond zuerst seine Karten und verliert sein gesamtes Geld. Vespa verwehrt ihm einen Rebuy, woraufhin er vom CIA-Agenten Felix Leiter gesponsert wird und endlich einen Wodka Martini bestellt. Ein Wodka Martini. Geschüttelt oder gerührt? Sieht aus, als ob mich das interessiert. Bond wird vergiftet, digital ist was sonst und wieder beginnen meine geliebten Details voller Kreativität. Er fühlt die Veränderung, blickt auf sein Martini-Glas, zahlt noch schnell den Big Blind, wodurch er die größte Zeitspanne bis zum nächsten Small Blind und damit auch locker Zeit zu sterben und wiederbeleben hat, nimmt ein Glas Wasser und einen Salzstreuer, stürmt in die Toilette und trinkt das Salzwasser, um sich zu übergeben. So kommt kein weiteres Gift mehr in seine Blutbahn. Er stolpert zum Auto, nimmt eine Blutprobe mit seinem Handy, welches dies in Sekunden analysiert, was vielleicht ein wenig übertrieben scheint, und schickt die Daten zum MI6. Dieser identifiziert das Gift und leitet unseren Helden durch den Prozess. Bond erleidet einen Herzstillstand und wird von Vespa wieder ins Leben zurückdefibrilliert. Wie geht's dir? Mir? Er geht zum Tisch zurück und gewinnt. Pokertechnisch gibt es einige kleinere Kritikpunkte, aber die Dramaturgie gebietet's. Vespa wird entführt. Bond verfolgt sie, baut einen Unfall und wird ebenfalls gefangen genommen. Er weiß nun nicht, ob er von Mathers verraten wurde. Freund Mathers ist in Wirklichkeit mein Freund Mathers. Dies ist ein Hommage an For Your Eyes Only, doch wird in diesem Teil noch nicht aufgelöst. Chiffre beginnt Bonds Balls unangenehm zu massieren, was augenscheinlich eine Foltermethode ist, welche die Altersfreigabe nicht so sonderlich beeinflusst. Unser Held negiert den Schmerz durch dumme Sprüche. Kurz vor seiner Erzeugungsunfähigkeit kommt Mr. White und tötet Le Chiffre. Auch eine Sensation, wenn Bond den Bösewicht nicht selbst erledigen darf, der nur ein kleiner Fisch ist. James kommt in ein Krankenhaus und lässt Mathers festnehmen, der sein Ortungsimplantat und seine Pokerstrategie verraten hat, während sich Vespa plötzlich vollkommen unnachvollziehbar in unseren Helden verliebt. Du kannst mich haben, wo du willst. Die peinliche Romanze lässt vermuten, dass hier nicht alle Birnen vollständig in den Kronleuchter geschraubt wurden. Ansonsten wäre eine Beziehung, welche auf Folter, Blut und Mord aufgebaut ist, natürlich äußerst vielversprechend. Bond steigt beim MI6 aus, um mit der holden Maid eine Weltreise zu unternehmen. Der ein oder andere mag jetzt denken, Ende gut, alles gut, doch das wäre ein sehr kurzes Reboot gewesen. Vesper trifft sich mit Mr. White und Konsorten und gibt ihm das Geld aus dem Pokerspiel, bis Bond vorbeikommt und die Party sprengt. Plötzlich vollführt unsere kleine Vesper einen Seemannssuizid und Mr. White entkommt mit den Moneten. M informiert Bond. Sie war mit einem Algerier zusammen. Er wurde von der Organisation, die hinter Le Chiffre stand, entführt. Spectre. Sie hat ihm die ganze Romanze also nur vorgespielt, um ihren eigenen Stecher zu retten. Dies könnte sich dezent auf die zukünftigen Beziehungen unseres geliebten Geheimagenten auswirken. Der Job ist erledigt. Die Schlampe ist tot. Alles sind tot und wieder kann niemand etwas über diese mysteriöse Geheimorganisation Spectre erzählen. Jetzt werden wir niemals erfahren, wer dahinter steckt. Die Spur ist kalt. Spectre! Doch nun ist Bond so richtig sauer, ortet mit Vespers Handy ihren Kontakt, Mr. White, besucht ihn am Comersee, schießt ihm zur Begrüßung ins Bein und stellt sich endlich vollends vor. Mein Name ist Bond. James Bond. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel im Straffhalten und auf zum Horizont.